Abends Kammermusik. Ein Film für Stimmen von Richard Hay. Sascha! Immerhin, du kennst mich noch. Wie bist du hereingekommen? Wie früher? Ich bin nicht mehr so geübt wie früher. Ihr müsst einen Glaser für das Fenster im Treppenhaus bestellen. Hast du einen Unfall gehabt? So kann man es nennen. Mein Gott, du triefst ja. Als ob du... Ich weiß nicht, ob ich den Herrn Konsul jetzt stören darf. Der Herr Professor und der Herr Oberbürgermeister sind da. Man hört's. Was zu trinken, Lina? Geh mal her. Das sind die Gläser für den Herrn... Konsul, Professor, Oberbürgermeister, zum Kotzen Likör. Euer Perser kriegt Flecke, wenn du mich noch lange hier stehen lässt. Los, hol was zum Umziehen. Es war abgemacht, dass du nie wieder hierher kommst. Ja, Lina, du hattest immer ein bewundernswertes Gedächtnis. Nein, du kannst jetzt nicht einfach hinein. Guten Abend, Herr Konsul. Guten Abend, Herr Oberbürgermeister. Guten Abend, Herr Professor. Sascha. Was willst du? Man könnte denken, du seist durch die Aspe gewartet. Schön, der Leuchter auf dem Flügel. Spielt ja immer bei offenem Fenster. Zieh bitte den Vorhang vor, Lina. Da hätte ich mir die Mühe sparen können, durchs Treppenfenster reinzukriechen. Erklär uns endlich, warum du in diesem Zustand erscheinst. Und spiel uns nicht wieder dein verworrenes Theater vor. Ist was mit deiner Frau? Sind deine Kinder krank? Nein, Herr Professor. Nein, nein. Danke der ärztlichen Besorgnis. Sie sind hinter mir her. Weshalb? Ja, vielleicht hat man mich gesehen, wie ich in die Aspe gesprungen bin. Aber erkannt hat mich niemand. Auch bei Jalinski nicht. Meint er den Juwelier? Zweifellos. Da hast du euch jetzt Schumann und Zwerner. Was wolltest du bei Jalinski? Ich habe den Hausmeister niedergeschossen. Sascha! Was hast du? Wir waren zu zweit. Mein Kompagnon wartete draußen im Wagen. Alles ist gut gegangen, bis plötzlich dieser Hausmeister dazwischen kam. Mir war die Maske heruntergerutscht. Die Maske? Ja, da wurde ich eben nervös, nervös eben. Ihr müsst mich verstecken, bis Gras darüber gewachsen ist. Bei euch wird mich keiner suchen. Die Tasche mit dem Schmuck habe ich sowieso nicht mehr. Nur noch die mit dem Geld, ungefähr 50.000 in der Diele, auf der Treppe. Konntest du dir kein anderes Versteck ausdenken? Ich rannte einfach los, verstehst du? Ich rannte und rannte und war an der Aspe und rannte weiter. Und dein Kompagnon? Ja, und plötzlich war ich hier. Bernhard wird dir jetzt einen Anzug leihen. Ludwigs Anzüge passen mir besser. Was soll das? Du hast immer Bernhards Sachen getragen. Den braunen, Lina. Braun steht mir nicht. Dann wirst du die Tasche mit dem Geld wieder an dich nehmen und dich der Polizei stellen. Bist du auf einmal für Skandale, Friedrich? Der Bruder des Oberbürgermeisters, ein Raubmörder? Willst du es morgen früh zum Café in der Zeitung lesen? Glaubst du, Bernhard, deine seriösen Freunde werden mit dem Bruder eines Raubmörders noch Geschäfte machen? Oder sich von ihm operieren lassen, Ludwig? Sascha, es ekelt mich vor dir. Wer ruft da an? Du hast den Mann getötet? Ich glaube, ich weiß nicht. Wenn er noch lebt, hat man ihn inzwischen ins Krankenhaus geschafft. Und dieser Anruf gilt nicht Bernhard, sondern mir. Wenn er noch lebt... Dann kann er dich beschreiben, da deine Maske ja heruntergerutscht war. Der Mann ist gegen 22 Uhr gestorben. Wenige Minuten bevor der Professor eintraf. Er hat kaum noch Angaben machen können, aber er scheint den Burschen gekannt zu haben. Genauer, wiedererkannt zu haben. Möglicherweise haben beide als Kinder zusammengespielt. Von Murmeln war die Rede. Während ein Herr Geheimrat sich drinnen mit dem Juwelier Jalinski unterhielt. Ein Herr Geheimratschef. Beide? Jedes Kind hat ihn hier gekannt, den Herrn Geheimrat Aldinghausen. Den Herrn Geheimrat und seine Söhne. Seine vier Söhne. Einer erbt die Fabrik, Einer wird Professor der Medizin, der dritte Dr. Jo, unser Oberbürgermeister. Sascha, der Jüngste, 20 Jahre nach seinem ältesten Bruder geboren. Der Geheimrat nahm ihn immer mit, wenn er Jalinski besuchte. Hinweg zu Fuß, den Sohn an der Hand, Rückweg mit Chauffeur im offenen Wagen. Die Leute zogen ihre Mützen und Rationen lüfteten den Hut. Habe ich selbst erlebt. Der Geheimrat, enorme Persönlichkeit. Sie sind nicht von hier, Chef, Sie können das nicht wissen. Seine Frau, eine Polin, sagt man. Soll sehr schön gewesen sein. Sie starb, als Sascha 6 oder 7 war. Danach die übliche Einsamkeit des großen Mannes. Außer Jalinski mochte er keinen mehr sehen. 38 emigriert Jalinski, stirbt in Los Angeles. 39 verschwindet Sascha in einem österreichischen Internat. Der Geheimrat stirbt ein paar Tage nach Kriegsausbruch und Sascha kommt nicht wieder, nie mehr. Keiner redet mehr von ihm. Bloß der da. Der Hausmeister von Schumann und Söhne. Sie hatten ein paar Ferngespräche, Fenster. Ja. Das letzte davon mit Jana Aldinghausen, geborene Bianchi, Frau des Verpackungsmaterialvertreters Alexander Aldinghausen in Mülheim-Baden. Sie teilte mir mit, ihr Mann befände sich auf Geschäftsreise. Ich brauche den Haftbefehl noch heute Nacht, Chef. Fenske, in ein paar Tagen sind Sie mein Nachfolger. Wissen Sie, was ich mir wünsche? Nach 30 Dienstjahren mal zu erleben, dass ich überflüssig bin. Dass die Ordnung, der ich diene, auch ohne meine Nachhilfe funktioniert. Einmal wenigstens. Ich verstehe Sie nicht, Chef. Allerdings, man müsste Geduld haben. Nicht unsere übliche Geduld, die des Jägers auf der Fährte, sondern die des Wissenschaftlers, der einen Versuch beobachtet. Geduld? Heißt das, Sie wollen keinen Verhaftungsbefehl für Sascha Aldinghausen ausstellen lassen? Übrigens sind es meiner Meinung nach nicht 30, sondern 40 Dienstjahre, Chef. Von 1935 bis 1940 habe ich Ansichtskarten verkauft. Nachher war ich KV Heimat. Die KV Heimatjahre durften als Dienstjahre gelten. Mag sein. In 5 Minuten werden Sie Ihren Verhaftungsbefehl haben, Fenske. Mieser Keller. Was macht er sonst damit? Nichts. Man kann sich ja kaum rühren. Da soll ein Bett sein. Hart wie ein Brett. Eine Luftschutzliege aus dem Krieg. Man weiß eben nie, wozu es gut ist, alten Plunder aufzuheben, was? Nebenan im Vorraum, der Schrank. Weißt du, was da für Plunder drin ist? Ich breche keinen abgeschlossenen Schrank auf. Der arme Bernhard. Keine Frau, aber wenigstens ein paar schweinische Bücher. Zu wenig Bier, ich brauche 2 Flaschen. Und alte Fotos, vor allem von Mama. Ich wusste gar nicht, wie viele Fotos von Mama es gibt. Mama am Flügel mit Barockleuchter und Geheimrat. Mama am Flügel ohne Barockleuchter und Geheimrat. Mama mit Geheimrat ohne Flügel. Mama mit ihrem Jüngsten am Flügel. Und Ludwigs Frau? Noch immer leidend? Ja. Habt ihr nicht Whisky oder wenigstens einen Kirsch? Friedrichs Frau gefiel mir besser. Sie ist tot. Oh. Und seine Tochter? Hat einen Amerikaner geheiratet. Gute Partie. Selbstverständlich. Sieh an, meine kleine Nichte. Wie hieß sie doch? Carmen Erna oder Coco Mathilde? Jedenfalls, es war ein aparter Doppelname. Wie du redest. Daran wirst du dich jetzt wieder gewöhnen müssen. Früher haben sie sich immer vor mir eingeschlossen, die anderen. Da oben in der Mansarde, wo ich nie rein durfte. Weißt du noch? Ist da noch immer der Kram von früher drin? Alle Spielsachen, mit denen ich nicht spielen durfte, was? Ja. Dann haben sie gleich das ganze Haus vor mir abgeschlossen. Ich sollte draußen bleiben, ein für alle Mal. Aber jetzt bin ich drin, gut, was? Wirklich, ich finde das gut. Ich habe eine wildernde Katze im Garten gesehen, Lina. Zwischen den Buchen, gerade eben, als ich hereinkam. Du kennst meine Aversion. Ich habe noch das Pulver vom Herrn Geheimrat. Benachrichtige lieber den Tierschutz. Die fangen das Tier dann ein und töten es woanders. Bernhard hat angerufen. Die Konferenz ist jetzt zu Ende. Er kommt sofort. Wir brauchen ein neues Verspätungsbuch. Die beiden anderen haben mindestens 10-mal so viel Striche wie du. Die Flasche Champagner ist dir sicher. Ich glaube, wir haben jetzt andere Sorgen. Soll der vielleicht was ändern hier? Der? Er hat ja schon. Zeitung liest er wohl nicht. Doch. Also. Du hast alles, was du brauchst, Sascha? Sehr aufmerksam, Herr Konsul, dass du dich noch in Hut und Mantel gleich in den Keller deines Hauses bemühst. Gefällt dir wirklich, was du da in diesem Schrank aufbewahrst? Ich hatte den Schrank abgeschlossen. Ja. Das ist eure Moral. Ich werde dir Lina schicken. Sie soll dir das Abendessen bringen. Wir sollten diesen Satz etwas langsamer nehmen. 2, 3. Ich frage mich, wie das weitergehen soll. Wir müssen spielen. Nichts darf anders sein als sonst. Dass wir an zwei aufeinanderfolgenden Abenden zusammenkommen, ist zwar ungewöhnlich. Immerhin, das gab es auch schon früher. Verdächtig machen wir uns nur, wenn wir zusammenkommen, ohne zu spielen. Die Sekunde. Die Sekunde, in der wir gezögert haben. In der wir uns hätten entschließen müssen, Sascha sofort der Polizei zu übergeben. Was wäre uns daraufhin passiert? Nichts. Nicht die geringste Schwierigkeit für keinen von uns. Wir müssen diesen unwürdigen Zustand beenden. Aber wie? Indem wir unser Zögern rückgängig machen. Wir werden jetzt tun, was wir gleich hätten tun sollen. Wir werden Sascha bitten, sich der Polizei zu stellen. Weigert er sich, werden wir selbst die Polizei benachrichtigen. Und dann soll die Polizei Sascha hier rausholen? Ja. Bist du dir eigentlich über die Folgen im Klaren? Ich werde als Oberbürgermeister zurücktreten. Du wirst dich von deinen Pflichten als Chefarzt entbinden lassen müssen und du wirst momentan ein paar Verträge weniger abschließen. Das ist der Preis, den uns die Sekunde kostet, weil wir uns von Sascha haben bluffen lassen. Versuchen wir es nochmal. 2, 3. Ich soll mein Krankenhaus aufgeben? Die Patienten im Stich lassen? Du weißt, ich habe genug Schwierigkeiten mit dem Ministerium. Jetzt ein Skandal und das ganze Indiengeschäft geht in die Brüche. Morgen Vormittag soll ich, der Oberbürgermeister dieser Stadt, dem neuen Gymnasium den Namen unseres Vaters geben. Ihr sollt neben mir auf dem Podium sitzen und ich soll feierlich über den Geheimrat Karl Theodor Aldinghausen reden. Wie stellt ihr euch das vor? Ich kann den Leuten nicht mehr ins Gesicht sehen. Ihr vielleicht? Na, glaubst du, du kannst ihn ins Gesicht sehen, nachdem du zurückgetreten bist? Warum nicht, wenn ich ehrlich geblieben bin? Niemand wird uns für Verbrecher oder Komplizen eines Verbrechers halten, nur weil wir einen Tag lang unseren Bruder verborgen haben. Unser Motiv ist klar. Wir wollten Sascha Gelegenheit geben, sich selbst zu stellen. Wenn der Staatsanwalt, wie ich nicht zweifle, auf eine Anklage gegen uns verzichtet, wird man uns in unseren Ämtern wieder bestätigen. Wir sind rehabilitiert. Die Brüder eines überführten Hauptmörders? Das ist Saschas Argument. Wir haben nichts mit ihm zu tun. Jeder weiß das. Er trägt immerhin unseren Namen. Wir tragen den Namen. Nein, der Name trägt uns. Bernhard. Ob es uns gefällt oder nicht. Stadt, Krankenhaus, Fabrik, Leben von seiner Magie. Aldinghausen, das hieß immer Elite. Zu Kaiserszeiten, in den 20er Jahren. In den 30er Jahren. In den 30er Jahren. Jetzt. Ohne Elite ist doch eine Demokratie nicht denkbar. Wenn du Sascha der Polizei auslieferst, wenn du dich vom Amt dispensieren und wieder einstellen lässt, dann ist die Magie zerstört. Dann hilft es dir gar nichts, immer noch oder wieder Oberbürgermeister zu sein. Dann bist du wie alle anderen auch eher ein wenig anrüchiger. Man wird dir Knüppel und Steine in den Weg werfen. Und bei den nächsten Wahlen fliegst du, weil alle von dir enttäuscht sind. Welche Rolle spielt es da, dass du von dir selbst sagen kannst, ich bin ehrlich. Na schön, du bist ehrlich. Aber ins Gesicht sehen kannst du deshalb doch niemand. Mich wundert nur, dass sie nicht schon dastehen und ins Haus gaffen. Es bleibt uns nur übrig, konsequent zu sein. Noch ist unser Name nicht in der Zeitung erschienen. Warten wir ab. Und nach 1 oder 2 Monaten können wir Sascha dann heimlich ins Ausland bringen. Südamerika oder sonst wohin. Wir werden sehen. Aber was wird aus dem Geld? Wir werden es verbrennen. Verbrennen? Oder vergraben. Oder willst du es vielleicht haben? Was soll das? Außerdem, Friedrich, Wieso bist du sicher, dass der Staatsanwalt keine Anklage gegen uns erheben wird? Tatbestand, Begünstigung. Und dann? Zuchthaus für den Oberbürgermeister, Zuchthaus für den Professor, Zuchthaus für den Industriellen. Du übertreibst. Schon die Anklage genügt. Und wenn die Polizei hier Haussuchung hält? Ja, wirst du das nicht irgendwie verhindern können? Als Oberbürgermeister? Ich wusste, dass dir dazu nichts einfallen würde. Also, das Andante. Sehr hübsch, meine Herren. Keine Angst, man kann mich von draußen nicht sehen. Lina habe ich reingelegt wie früher. Ich habe gesagt, sie soll mir Tee machen. Mein Magen wäre nicht in Ordnung. Ist er ja auch nicht. Wir müssen weiterspielen. Wir werden dich nach Südamerika bringen, sobald es hier ruhiger ist. Sascha! Da wollte ich ja hin. Oder nach Südafrika. Mit dem Geld von Jalinski. Ein neues Leben anfangen. Einen eigenen Namen haben, nicht mehr euren. Nett von euch, dass ihr das jetzt erledigt. Wenn ich mir seinen Fluchtweg ansehe... Ja? Der Industrielle, der Älteste, hat das Haus vom Vater geerbt. Der Oberbürgermeister und der Professor haben Dienstwohnungen hier und hier. Normalerweise kommen sie ein- bis zweimal pro Woche im Haus des Industriellen zusammen, um Musik zu machen. Gelegentlich auch öfter. Der Konsul? Ein gerissener Geschäftsmann. Etwas zugerissen vielleicht. Er ist in eine Bestechungsaffäre verwickelt. Beamte des Wirtschaftsministeriums, die vernommen wurden, haben ihn beschuldigt. Der Professor, mindestens zweimal in der Woche fährt er abends, wenn sie keine Kammermusik machen, 70 Kilometer weit, um die Honorare seiner Privatpatienten zu verspielen. Und der Oberbürgermeister? Der Oberbürgermeister? Seit wir ihn haben, gibt es keinen Skandal mehr in der Stadtverwaltung. Keine Korruptionsaffäre. Sogar unsere Straßen sind sauberer als früher. Er ist korrekt, pünktlich, die Zuverlässigkeit selbst. Er würde niemals etwas Gesetzwidriges tun. Oder zulassen. Oder? Diese Person in der Diele. Ich würde mit der nicht reden. Was will sie hier? Bloß spionieren. Wenn ich nicht mit ihr rede, wird sie immer wiederkommen. Wenn du mit ihr redest, wird sie nicht wieder fortgehen. Du kannst das Frühstück abräumen. Ich habe wenig Zeit. Was kann ich für sie tun? Sie sind nicht verändert. Sie auch nicht. Das war kein Kompliment. Ich weiß. Für mich gilt nach wie vor, was ich vor 20 Jahren ihrer Mutter erklärt habe. Wenn Sie Alexander heiraten, wird es keine Verbindung mehr geben zwischen Ihnen und Alexander einerseits und uns andererseits. Sascha hatte zu entscheiden. Und Sascha hat entschieden. Sie wollten eine gute Partie machen, Sie und Ihre Mutter. Sie sind immer sehr freundlich zu uns gewesen, die ganzen Jahre. Was soll das jetzt? Sie haben Geld geschickt für Saschas Söhne. Ich tat nur, was ich für meine Pflicht hielt. Es ist absolut überflüssig, darüber zu reden. Was veranlasst Sie, gegen unsere Abmachung in diesem Haus zu erscheinen? Ich dachte, Sie werden mir sagen, wo Sascha ist. Ausgerechnet ich. Die Polizei ist gekommen. Ich wusste nicht, dass Sascha etwas macht, was die Polizei in mein Haus holt. Sascha hat gesagt, er muss geschäftlich hierher. Die Polizei hat Sascha nicht gefunden. Also ist Sascha bei Ihnen. Wie kommen Sie darauf? In Gefahr flieht man zur Familie, auch wenn die Familie sich abgewendet hat. Auch wenn man nicht will. Man muss zur Familie. Ich weiß nicht, warum. Wenn Sascha nicht hier ist, gut, dann ist er woanders. Aber Sie wissen, wo. Ich kann Ihnen nicht helfen. Und Sie wissen auch, dass die Polizei ihn sucht. Wir kümmern uns nicht um Sascha. Wenn die Polizei ihn sucht, uns geht es nichts an. Ich würde Ihnen raten, wieder nach Hause zu fahren und abzuwarten, ob die Polizei ihn findet oder ob er von selbst wieder zu Ihnen zurückkehrt. Sie sollten seinen Charakter kennen. Es wird nicht das erste Mal sein, dass er undurchsichtigen Geschäften nachgeht. Ich kann Ihnen jedenfalls nichts über seinen Aufenthalt sagen. Lina, was zu trinken? Jana, du hast mir noch gefehlt. War das nötig, Herr Konsul? Ich glaube, es ist besser, du gehst wieder in den Keller, Sascha. Kannst du nicht einen Augenblick aufhören, mich zu erziehen, Bernhard? Sascha! Glaubst du, weil ich bei dir im Keller rumkrieche und euer stumpfsinniges Gefühl über mich ergehen lasse, du hast deshalb schon wieder Rechte über mich? Ja, die Rechte des Hausherrn gegenüber einem ungebetenen Gast. Wirf ihn doch raus, den ungebetenen Gast. Los doch, Hausherr, wirf ihn raus! Hindert dich etwa die brüderliche Liebe daran? Oder sollte dir aufgefallen sein, dass wir Partner sind? Geschäftspartner! Falls ihr der Ausdruck was sagt. Wenn man dein Geschrei auf der Straße hört. Ich gehöre zu, ihr seid den Vertrag mit mir nicht gern eingegangen. Aber ihr seid ihn eingegangen und das heißt Fair Play. Kein Mogeln, keine Tricks. Wie zum Beispiel Jana herkommen lassen. Damit sie mich weich machen hilft. Südamerika ist euch zu riskant, was? Von all dem kann keine Rede sein. Dass ausgerechnet du mir Mogeln vorwirfst. Glaubst du, wir rufen deine Frau auch noch? Sascha! Wirst du mein Verlies sehen, Jana? Du darfst den Keller nicht verlassen. Der Briefträger kann plötzlich klingeln. Ein Telegrammbote. Der Milchmann, der Schornsteinfeger. Ich möchte, dass Jana im rosa Gastzimmer schläft. Das existiert doch noch. Also, du hast mich verstanden. Du darfst den Keller nicht verlassen. Er hat immer Angst, Jana, dass ich ihn nicht verstehe. Sicher wäre es besser gewesen, ich hätte damals gelernt, mit euch zu musizieren, Bernhard. So taktvoll, so harmonisch, so voller Maß wie ihr zu sein. Mich zu arrangieren wie ihr, all die Jahre hindurch. Leider war ich zu unmusikalisch, Jana. Leben heißt sich arrangieren. Aber du hast es nie gekonnt, weil du es nicht gewollt hast. Du hast dich niemals arrangiert. Nie. Eben. Aber tröste dich. Es sieht so aus, als lernte ich es gerade. Sie kriegt die Nordmansarde. Nun gib ihr schon das rosa Zimmer. Wir werden die beiden nicht wieder los. Ich hab's dir gesagt. Dauernd will er was zu saufen haben. Er war doch immer dein Liebling. Hast ihn im Grunde viel lieber gehabt als uns. Ich bin für niemand zu sprechen. Ja? Der Konsul hat das Haus bereits verlassen. Wie? Einen Moment. Ein Herr Zehentmeister. Kenne ich nicht. Er sagt, es handelt sich um Sascha. Er wartet. Warum bist du gekommen? Weil ich Angst hatte. Ich muss erst mal allein hin nach Südamerika. Später hole ich euch danach, dich und die Jungs. Hast du ihn wirklich erschossen? Lass mich in Ruhe. Und das Geld? Ich schenk's dir. Da. Die Tasche. Nimm's doch! Verdammtes Zeug. Nichts als Likör haben sie im Haus. Willst du? Nein. Geh jetzt. Ich habe dich 20 Jahre nicht gekannt. Nein, nicht sehr. Also gut, Fenske. Mit 90% Wahrscheinlichkeit verbirgt sich Sascha Allinghausen im Hause seines Bruders Bernhard. Es ist möglich, ja, es ist durchaus möglich, dass der Professor und der Oberbürgermeister nichts davon wissen. In Ordnung, Chef. Es ist ebenfalls möglich, ja höchstwahrscheinlich, dass nicht nur der Professor, sondern auch der Oberbürgermeister Bescheid wissen. 10% stehen dagegen, vielleicht auch nur 5. Mir immer noch zu viel, um Haussuchung zu machen. Zum Beispiel käme Saschas Frau in aller Öffentlichkeit angereist, wenn sie gewusst hätte, ihr Mann versteckt sich hier. Und die Gleichheit vor dem Gesetz? Sie würden doch bei einer anderen Familie weitaus weniger Bedenken haben, oder? Sie würden keine Minute warten. Sie würden überhaupt keine Prozentrechnung anstellen. Sie würden zuschlagen. Nein, ich glaube nicht. In diesem Moment nicht. Ach, in diesem Moment nicht. Und warum nicht? Weil Sie plötzlich die Geduld des Wissenschaftlers haben wollen, der einen Versuch beobachtet. Aber morgen früh kommt die Presse wieder. Die Herren sind bereits ziemlich ungemütlich, weil wir so geheimnisvoll tun. Soll ich erklären, wir erwarten zuversichtlich, dass die Ordnung von selbst funktionieren wird? Hier, Fenske. Was soll ich damit? Ich hatte den Durchsuchungsbefehl zugleich mit dem Haftbefehl ausstellen lassen. So sicher waren Sie schon vorgestern? Ja. Und schieben mir jetzt die Entscheidung zu? Sie wollten sie doch haben, Fenske. Also, ich habe euch hierher in die Mansarde bestellt, weil die Maßnahmen, die wir jetzt sofort ergreifen müssen, weder im Rathaus noch im Krankenhaus noch in der Fabrik von uns diskutiert werden können. Hier sind wir sicher. Lina passt auf, dass Sascha uns nicht stört. Und für den Fall, dass man uns draußen beobachtet hat. Es ist absolut unverdächtig, wenn wir uns, bevor Friedrich seine Rede auf der Schulanwärmungsfeier hält, noch einmal im Haus unseres Vaters treffen. Und auf dem Schließtrott kann man nicht zu zweit sitzen. Lass uns mal durch auf die Truhe. Janas Ankunft verändert nichts. Kein Grund, sich Sorge zu machen. Sie wird uns nie verraten. Aber vorhin hat mich ein Herr Zientmeister angerufen. Er behauptet, er weiß, wo Sascha ist und was er bei Jalinski gemacht hat. Dieser Mann ist gefährlich. Also bitte, Ludwig. Also Sascha muss sofort von hier verschwinden. Aber Südamerika ist jetzt ausgeschlossen. Wir brechen nicht einmal über die Aspe. Was will dieser Zientmeister denn von dir? Mich treffen. Er ruft heute Abend wieder an. Ohne Zweifel ist er Saschas Komplize. Sie haben gemeinsam den Einbruch bei Jalinski vorbereitet. Sascha, der Amateur, brachte Idee und Ortskenntnis mit. Und Zientmeister, der Professionelle, Erfahrung und Werkzeug. So stelle ich es mir jedenfalls vor. Du hast einen Plan? Einen Plan? Nun ja, nicht direkt natürlich. Ich frage mich, ob Zientmeister ein Interesse daran hat, dass Sascha der Polizei in die Hände fällt. Würde er nicht eher dafür sorgen, dass Sascha ins Ausland fliehen kann? Für solche Fälle wird er ja wohl Verbindungen haben. Bessere als wir jedenfalls. Was meint ihr? Sehr gut. Zientmeister übernimmt Saschas Transport ins Ausland. Ausgezeichnet. Gib ihm die Aktenmappe mit den 50.000 Mark noch dazu und wir haben unsere Ruhe. Findest du nicht, Friedrich? Leider habt ihr reichlich naive Vorstellungen von Gangstern. Wenn Zientmeister glaubt, Sascha will sich stellen, also auspacken, ihn verpfeifen, was wird er dann tun? Sascha ins Ausland bringen? Er denkt nicht daran. Er wird ihn umlegen. Fertig. Friedrich, ich begreife nicht, wie man das so ruhig... Bernhard, das kann doch nicht deine Absicht gewesen sein. Nein, Ludwig. Also, warum protestierst du nicht? Eine Lösung wäre es immerhin. Das wagst du zu sagen? Also, ich möchte wissen, wer von uns hier mit Puppen gespielt hat. Du irrst dich, Bernhard. Erstens. In Wirklichkeit hat schon die Ankunft Janas alles verändert. Sie wird weder in der Nordmansarde noch im Rosa Gastzimmer wohnen. Sie wird Tag und Nacht bei Sascha bleiben. Wir können ihn also ohne ihr Wissen nicht mehr irgendwohin auf die Reise schicken. Zweitens hatten wir vor Janas Ankunft noch Zeit. Jetzt wird die Polizei aus ihrer Lethargie aufwachen. Drittens, Zientmeister. Ob wir ihm Sascha ausliefern oder nicht, er wird auf jeden Fall versuchen, uns zu erpressen. Er weiß, dass wir mehr zu verlieren haben als er. Mit solchen Kreaturen verhandelt man auch nicht. Wir sind auf uns selbst angewiesen. Was heißt das? Doch Südamerika? Auch wenn es uns gelänge, Sascha ohne Zientmeisters Hilfe und mit Janas Einverständnis nach Südamerika zu bringen, er würde bei seiner Lebensweise früher oder später der Polizei in die Hände fallen. Dort oder sonst wo. Und spätestens dann würde er absichtlich oder unabsichtlich von seinem Kelleraufenthalt berichten. Er würde uns vernichten, so oder so. Also? Also? Vor heute Abend können wir nichts unternehmen. Nach heute Abend ist es zu spät. Macht die Polizei inzwischen hier Haussuchung, haben wir verloren. Ich beurteile unsere Chancen mit 50 zu 50. Wir haben das jetzt gemeinsam durchzustehen. So anständig wie möglich. Jeder von uns muss wissen, was er heute Abend zu tun hat. Lina wird Jana ablenken. Ihr meinetwegen hier oben irgendwo den Schmuck unserer Mutter zeigen, ihr ein Stück schenken zur Aussöhnung. Und inzwischen werden wir drei zu Sascha in den Keller. Du wirst das Nötige vorbereiten, Ludwig. Ich? Wieso? Was willst du von mir? Ich bin Arzt. Eben. Das ist ungeheuerlich. Du verlangst von mir meinen eigenen Bruder. Friedrich, bist du dir im Klaren? Ja. Ich weigere mich. Gestern noch konnten wir vielleicht zurück. Da habt ihr mich vom Gegenteil überzeugt. Der Name, die Magie. Es bleibt uns nur übrig, konsequent zu sein. Deine Worte, Bernhard. Vielleicht erinnerst du dich daran, Friedrich, dass ich einen Eid geschworen habe. Einen Eid, den jeder Arzt schwört. Wir müssen etwas anderes finden. Es muss noch einen anderen Weg geben. Wir müssen... Ich entschuldige mich jetzt. Es ist 11. Ich werde im Krankenhaus erwartet. Eine dringende Operation. Und ich habe Vorstandssitzung. Gemeinsam. Vergesst das nicht. Wenn ihr euch jetzt vor der Schuleinweihungsfeier drückt, weil es euch unangenehm ist, von euren Mitbürgern angestarrt zu werden. Heute Abend habt ihr keine Ausrede mehr. Starr mich nicht so an, Jana. Ich starre dich nicht an, Sascha. Ich wünschte, als meine Mutter noch lebte. Setz dich zu mir. Der Stuhl ist bequem. Manchmal spielte sie was auf dem Flügel, das mochte ich. Ich weiß nicht mehr, wie es ging. Ist auch egal. Meine Mutter, keine Aldinghausen, alles andere. War immer fröhlich, spielte, was sie wollte. Komm. Lina! Lina! Wir wollen das gar nicht erst einführen, Lina. Den Schlüssel behalte ich jetzt. Kein Grund zu schreien. Als ich vor der Villa Aldinghausen angekommen war, Chef, sah ich gegenüber in der Talstraße drei schwarze Limousinen des gleichen Typs. Im Garten der Villa Aldinghausen, soweit er für mich einzusehen war, arbeitete ein alter Gärtner, er grub sämtliche Beete um. Ich nehme an, dass eine neue Bepflanzung des Gartens geplant ist. Ich überlegte noch, wie ich jetzt am zweckmäßigsten vorgehen sollte. Da öffnete sich eine Nebentür der Villa Aldinghausen und ich stellte fest, dass drei Herren die Villa verließen. Ich erkannte Konsul Bernhard Aldinghausen, Professor Ludwig Aldinghausen und Oberbürgermeister Friedrich Aldinghausen. Sie durchquerten einen abgelegenen Teil des Gartens und verließen ihn durch eine Seitenpforte, die auf die Talstraße führt. Sie setzten sich in die Limousine und fuhren davon, und zwar. Zwei von ihnen, der Konsul und der Professor, entfernten sich auf der Talstraße. Der Oberbürgermeister, der als einziger einen Chauffeur hatte, ließ wenden und bog in die Lindenallee ein. In diesem Moment hörte ich aus der Villa Aldinghausen Klaviergeklimper. Egal, was ich spielte, ich durfte dazu auf die Tasten hauen. Und sie lachte. Lachte. Niemand hat so gelacht. Dich habe ich geheiratet, weil ich dachte, du lachst vielleicht auch mal so. Könne noch werden. Mein Vater wollte, dass ich richtig übe. Aber damit war es nichts. Ach, wenn ich bloß rausbrächte, was sie gespielt hat. Ach, ich krieg's nicht in die Finger. Sowas wie ein Lied, verstehst du? Warte. So ging es. Nein, so. Ich hab's gleich. Oh ja. Ja, ja, so fing es an. Oder? Oder so? Nein! Das hat sie nicht gespielt, das von ihm, vom Geheimrat, seine verdammten Übungen. Man erstickt hier ja. Ich sah, wie ein Fenster sich öffnete und die alte Hausangestellte namens Lina sich hinausbeugte und dem Gärtner im Garten zurief, Feierabend für heute, Herr Menz. Ich entschloss mich, das Anwesen durch das Gartenhaupttor zu betreten und klingelte am Portal. Reg dich nicht auf, Lina. Ich hätte wissen müssen, dass du hinter uns her spionierst. Immerhin, dein Spurt von der Tür zum Fenster war sehenswert. Und kümmert euch endlich um das Treppenfenster. Da ist noch immer kein Gitter vor. Da kann auch immer jeder einsteigen. Sei vernünftig, Sascha. Verlass das Zimmer nicht. Öffne das Fenster nicht. Herr Maltschana, ich weiß jetzt, was ich tun werde. Sie sollen rauskommen, Frau Aldinghausen. Warum? Polizei. Sie sollen verhört werden. Verdammt nochmal, Lina! Rede gefälligst in einem anderen Ton mit Jana! Sascha, die Polizei! Glaubst du, du bist was Besseres als sie? Ihr seid beide aus dem gleichen Dreck gemacht. Sie aus Hafenabfall, du aus Hinterhofresten. Bloß, dass sie sich darüber nicht hinweglügt, so wie du. Geh, Jana. Erzähl denen irgendwas. Ich sage nichts, Sascha. Also kommen Sie. Bitte. Während ich auf Jana Aldinghausen wartete, sah ich mich in der Diele um. Die Kellertür stand halb offen, das Treppenfenster über dem ersten Absatz war beschädigt, ein Stück von der Scheibe fehlte. Die Hausangestellte Lina erklärte, das Fenster sei bei Zugluft zugeschlagen. Lina! Was willst du? Sind die beiden weg? Jana und Herr Buller? Ja. Ich werde euch keine Schwierigkeiten mehr machen. Ich gehe jetzt wieder in den Keller. Auf der Fahrt von der Villa Aldinghausen hierher machte Gianna Aldinghausen einen ruhigen und selbstsicheren Eindruck. Sie wartet nebenan. Warum haben Sie auf die Hausdurchsuchung verzichtet, Fenske? Chef? Ihnen lag doch daran. Mir liegt weiterhin daran. Soll ich Frau Aldinghausen hereinrufen? Bitte. So wie Gianna zurück ist, haben wir keine Chance mehr. Also, worauf wartet ihr? Zehntmeister muss gleich anrufen. Auf Zehntmeister zu warten ist sinnlos und würdelos. Ich dachte, wir sind uns darin einig, Bernhard. Wir sind uns darin durchaus nicht einig, Friedrich. So drei Abende kann man Musik hintereinander. Das hat es noch nie bei uns gegeben. Das glaubt uns kein Mensch. Aber wir sitzen brav vor unseren Pulten. Und warum? Weil der Geheimrat es uns beigebracht hat. Was auch geschehen mag, bleibt immer ein gutes Trio. Goldene Worte. Und jetzt sitzt ihr da mit euren Fiedeln, während ihr in Wirklichkeit nur daran denkt, auf welche Weise ihr den da unten im Keller... Ich finde, Ludwig, du redest schon genauso wie der da unten im Keller. So, findest du. Wie war denn die Vorstandssitzung heute Mittag? Was sagt man zu deinen Geschäftspraktiken? Wie viel Geld zu Bestechungszwecken will man dir jährlich zubilligen? Und was sagt deine Bank zu deinen Schulden? Wie viel hast du inzwischen schon wieder verspielt? Hm? Leider bist du der Spießigste von uns, Bernhard. Na, vielleicht, Ludwig. Dafür habe ich Erfolg. Mehr Erfolg als du jedenfalls. Wo ist dein Lehrstuhl? An welcher Universität? Hm? Mit dem nachgeschmissenen Professortitel ladest du ein Provinzkrankenhaus. Sehen wir die Dinge doch, wie sie sind. Es ist sinnlos, sich zu streiten. Sinnlos, und ich muss es noch einmal sagen, unwürdig. Wie sind die Dinge denn? Die Dinge sind so. Uns bleibt nichts anderes übrig, als ein Trio zu sein. Keiner von uns kann ohne die anderen handeln. Wenn zwei von uns ihre Instrumente stimmen, stimmen wir unsere Instrumente. Wenn zwei von uns sich streiten, streiten wir uns. Wenn sich zwei von uns nicht entschließen können, wird sich keiner von uns entschließen. Ich sage das ganz ruhig. Wenn zwei von uns zugrunde gehen wollen, gehen wir zugrunde. Gib dir keine Mühe. Ich stimme weder Bernhards Plan zu, noch deinem. Deinem ganz und gar nicht. Herr Zehntmeister, er wartet in der Diele. Ihr noch Bernhards. Wie ihr meint. Dann geh also hinaus, Bernhard, und sprich mit ihm. Herr Konsul, ich habe es vorgezogen, selbst zu kommen, statt anzurufen. Sie wissen ja, telefonische Verhandlungen ziehen sich immer in die Länge, weil man sie beliebig oft abbrechen kann. Hingegen ein Gespräch unter vier Augen vor acht Ohren bringt einen schnell aufs Wesentliche. Schau, dass du überhaupt... Er hat gemerkt, dass wir zuhören. Rühr dich nicht. Lass die Tür angelehnt. Ich wüsste nicht, was ich mit Ihnen zu verhandeln hätte. Verlassen Sie bitte mein Haus. Sollten Sie wirklich so tun, als sei Sascha nicht hier versteckt? Ich finde das sehr unvernünftig. Vom Aufenthalt meines Bruders ist mir nichts bekannt. Nein, wirklich nichts bekannt? Und was sagen Sie der Polizei, wenn Ihr Haus durchsucht wird? Sie sollten mir dankbar sein, dass ich Sie daran hindere, den Namen Aldinghausen zu kompromittieren. Ein Prozess gegen Ihren Herrn Bruder? Welch hässliche Vorstellung. Wahrhaftig, ich handle nur in Ihrem wohlverstandenen Interesse, wenn ich es Sascha ermögliche, an einem dem Zugriff der Polizei entzogenen Ort bessere Zeiten abzuwarten. Sie erhalten selbstverständlich jede Garantie, dass es Ihrem Herrn Bruder inzwischen an nichts mangeln wird. Sie sollen nicht denken, dass die Summen, die ich in gewissen Abständen von Ihnen fordere, umsonst gezahlt werden. Was haben Sie vor? Es Sascha gut gehen zu lassen. Sollten Sie allerdings mit Ihren Zahlungen in Verzug geraten... Ja? Aber daran wollen wir jetzt nicht denken. Ich habe einen Zeitraum von ein, zwei Jahren ins Auge gefasst. Natürlich wird Sie das einiges kosten. Ich vermute etwa 1 Million. Aber der Gedanke, dass ja alles, was Sie zahlen, Ihrem Herrn Bruder zugutekommt, wird Sie beruhigen. Ich sage noch einmal, dass ich nichts über den Aufenthaltsort meines Bruders weiß. Ich habe Augen und Ohren. In einer Stunde bin ich wieder hier, um ihn abzuholen. Ich werde mein Haus zu schützen wissen. Darauf bin ich gespannt. Polizeischutz für einen von der Polizei gesuchten Mörder? Aber Herr Konsul, empfehlen Sie mich dem Herrn Oberbürgermeister und dem Herrn Professor. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Wenn Zehntmeister in einer Stunde kommt oder Gianna schon vorher. Und wenn wir dann... Der Garten ist umgegraben. Es regnet, wir haben Neumond. Niemand wird uns sehen. Wir werden nicht die geringste Spur hinterlassen. Wenn Gianna zu früh zurückkehrt, wird Lina sie aufhalten, beschäftigen, wie schon heute Vormittag besprochen. In wenigen Minuten können wir schwören, dass Sascha nie hier gewesen ist. Was sagst du dazu, Ludwig? Du hast bei dir, was du benötigst, nicht wahr? Ich kann das nicht. Auf dem Garderobentisch in der Diele steht dein Arztkoffer. Soll ich ihn herholen? Wozu? Um dir zu zeigen, was du heute Abend eingepackt hast. Du scheust dich nicht in meinen Sachen herumzu. Nein. Das trägt jeder Arzt bei sich. Ich glaube nicht. Die Vorbereitungen, die du getroffen hast, lassen nur einen Schluss zu. Ich kann das nicht. Macht, was ihr wollt. Ludwig. Ich kann das nicht. Lina? Ja? Mach kein Licht. Lass die Tür zum Vorplatz auf. Das langt als Beleuchtung. Sag meinen Brüdern, dass ich freiwillig tun werde, was sie von mir erwarten. Ich werde mich stellen. Morgen früh haue ich ab, gegen 3, wenn es noch dunkel ist, über die Garten- und Seitenstraßen. Ich werde versuchen, mich in einem entfernten Vorort schnappen zu lassen. Das ist vernünftig, Sascha. Es hat keinen Sinn. Ein anderer Name, Südamerika, alles Illusion. Ich wollte ja wirklich weg, aber vorher wollte ich viel Geld haben. Mit einem großen Auto hier vorfahren, euch zeigen, dass ich auf euch pfeife, dass ich unabhängig bin. Vielleicht hätte ich ganz nebenher gefragt, na, Oberbürgermeister, soll ich deiner Tochter drüben einen Gruß bestellen? Von Millionär zu Millionär, so entre nous in der High Society. Friedrichs Tochter hat einen Tankstellenpächter geheiratet. Ach, es war wohl ein harter Schlag für euch. Ja. Tut mir leid, dass ich euch so viel Scherereien gemacht habe. Erklär es Jana, wenn sie zurückkommt. Natürlich. Was willst du eigentlich? Um diese Zeit? Hier ist Cognac. Der Cognac, den dein Vater immer trank. Ach. Ich wusste ja, was du vorhast. Zeig her. Ja, bloß nicht sentimental. Whisky wäre mir lieber. Den dein Vater immer trank. Weißt du noch, früher? Ich weiß. Weißt du und ich? Ihr müsst ein Gitter vors Treppenfenster machen. Ich habe mal jemand erzählt, wie ich nachts immer heimlich ins Haus gestiegen bin. Wirklich, vor das Fenster muss ein Gitter. Ja, Sascha. Lina? Ja? Sascha? Kaputtmacher, haben Sie immer zu mir gesagt. Ihr solltet jetzt in den Keller gehen. Ihr solltet dafür sorgen, dass Sascha beerdigt wird. Er war Soldat, nicht einmal 20. Wir haben uns in Genua getroffen. Seine Brüder wollten nicht, dass wir heiraten. Aber Sascha wollte. Sie haben ihn dann sofort ausgezahlt. Trennung, ganz und gar. Es war schlechtes Geld. Und nach dem Krieg ging alles verloren. Hat er gelegentlich von seinen Brüdern gesprochen? Nie. Spielen Sie Klavier? Schlecht. Sie haben es gehört, als Sie kamen? Auch als wir das Haus verließen. Lina spielt noch schlechter als ich. Und die Brüder? Nie geschrieben? An Sascha nicht. Sondern? Sie haben mir Geld geschickt. Geld geschickt? Für die Kinder. Wie viel haben Sie? 3. 3 Söhne. Hier, wenn Sie die Fotos sehen wollen. Sie sind vom vorigen Sommer. Da waren wir in den Vogesen. Aha. Hübsche Bengel. Verstehen Sie sich gut mit Ihrem Vater? Oh ja, sehr gut. Gab es nie Streit bei Ihnen zu Hause? Streit? Zwischen den Söhnen und dem Vater, weil er nicht weiterkommt, keinen Erfolg hat, Sie schlecht behandelt? Er hat mich nie schlecht behandelt, wer sagt das? Und das wenige Geld, das er verdient, meistens noch vertrinkt, Frau Aldinghausen. Sie sollten nicht weiter lügen. Wir wissen viel mehr über Sie, als Sie ahnen. Wir wissen, dass Ihr Mann sich hier im Haus Ihres Schwagers verborgen hält. Dann wissen Sie mehr als ich. Warum holen Sie ihn nicht? Ich habe ihn nicht gesehen. Was würden Sie tun, wenn Sie ihn treffen? Würden Sie ihm raten, sich der Polizei zu stellen? Nein. Sie würden ihm zureden, zu fliehen? Sich zu verstecken? Nein. Was dann? Nichts. Er muss bestimmen. Tja, Sie können gehen, Frau Aldinghausen. Ich danke Ihnen. Sie warten immer noch darauf, dass Sascha sich freiwillig stellt? Ich mach das nicht mehr mit, Chef. Ehrlich. Lesen Sie die Abendzeitung. Da finden Sie, was der Oberbürgermeister heute Vormittag bei der Schuleinweihungsfeier gesagt hat. Ein Zitat Ihres prächtigen Geheimrats. Kein Mensch steht für sich allein. Er trägt auch immer Verantwortung für andere. Na, lesen Sie, Svensky. Es ist zwar nicht originell, aber Wahrheiten sind nie originell. Sie müssen ja so oft wiederholt werden. Ich würde gerne erfahren, wie die Herren Aldinghausen die Verantwortung für ihren Bruder Sascha tragen und wie Jana sie für ihren Mann trägt. Das ist alles. Verzeihen Sie, Chef. Aber ich hole mir jetzt ein paar Leute für die Haussuchung. Warum haben Sie nicht schon heute Nachmittag Haussuchung gemacht? Weil ich da noch an Ihre verdammten 5 oder 10% glaubte. Ich wollte 100%ige Gewissheit haben. Jetzt habe ich sie. Schmidt? Warten Sie, Fenske. Nehmen Sie den zweiten Hörer. Konsul Aldinghausen. Ja, ich selbst. Ja, ich höre. Ich kann nicht mehr. Tut mir leid. Ich gehe. Du musst bleiben, Ludwig. Die Polizei wird jeden Augenblick... Dieser Kommissar Schmidt wollte sofort... Das ist 20 Minuten her. Seitdem sitzen wir hier und glotzen krampfhaft aneinander vorbei. Nach all dem, was wir... Was sollen wir sonst tun, Ludwig? Nach all dem. Wo ist Sascha? Ich habe im Keller gesucht. Ich habe oben gesucht. Keine Spur von Sascha. Wo ist er? Fort. Fort? Geflohen. Wir haben das eben erst bemerkt. Was blieb uns übrig, als alle Spuren zu beseitigen? Geflohen. Nach Südamerika? Wer weiß. Was die Familie sagt, ist wahr. Die Familie hasst vielleicht oder verstößt. Aber was sie sagt, ist wahr. Danke für alle Freundlichkeit. Wir werden für Sie sorgen. Für mich? Ja, und die Erziehung Ihrer Söhne übernehmen. Meine Söhne? Ihre Söhne sollen bei mir wohnen. Sie sollen lernen und studieren, was ihren Fähigkeiten entspricht. Ich hoffe, dass Sie nicht die negativen Eigenschaften des Vaters geerbt haben. Da Bernhard nicht verheiratet ist und meine Ehe kinderlos blieb... Sollen Ihre Söhne unsere Erben sein? Nein! Das geht nicht. Warum nicht? Als die Polizei in Saschas Haus kam, habe ich sie fortgeschickt. In meine Heimat. Mit dem Geld, das sie mir geschenkt haben. Danke vielmals. Ich habe es aufgehoben für einen Notfall. Meine Söhne werden nicht zurückkehren. Und ich werde bei meinen Söhnen bleiben und auf Sascha warten. Leben Sie wohl. Und haben Sie keine Angst. Ich habe kein Wort gesagt bei der Polizei. Wir waren feige. Erlaube, Friedrich. Wir wollten es tun, also haben wir es getan. Du vielleicht. Du wolltest es. Ich als Arzt hätte mich nie dazu hergegeben. Wenn Lina in begreiflicher Erregung, auf eigene Verantwortung, unter Missbrauch des Giftes, das sie von unserem Vater... Haben wir ihn verschacht oder nicht? Das Andante. Nicht so langsam. 2, 3. Euer Einsatz. Dass du in dieser Situation... Wir müssen. Warum geht sie fort, Chef? Weiß nicht. Gefällt mir nicht. Und zu Fuß? Fenske, ich fürchte... Da. Zehnmeister fährt den gleichen Wagen wie Aldinghausens. Sehr stilvoll. 3. Mit Fahrer. Scheinen sich ziemlich sicher zu fühlen. Hoffentlich rühren sich unsere Leute hinter den Sträuchern nicht zu früh. Wenn Zehntmeister die Hand auf die Gartenpforte legt, geben Sie das Zeichen. Jetzt! Guten Abend, Zehntmeister. Sie sehen, Sie und Ihre Freunde sind umstellt. Geben Sie auf. Ich denke, Sie suchen Sascha Aldinghausen. Warum suchen Sie nicht mal hier im Keller oder in der Mansarde? Ich bin bereit, die Herren durch mein Haus zu führen. Was habt ihr mit ihm gemacht? Wohin habt ihr ihn geschafft? Abführen. Ich habe mich geirrt. Die Fahndung nach Sascha wird sofort wieder aufgenommen. Ich fürchte, Sie haben sich nicht geirrt. Ich muss mich entschuldigen, Chef. Sie haben gewartet und das war richtig. Es war falsch. Aber wieso denn? Wer weiß, ob nicht in Wirklichkeit Zehentmeister der Mann ist, den wir suchen. Vielleicht hat Sascha Aldinghausen mit der Sache gar nichts zu tun. Oder er war nur der Informant. Nichts weiter. Was ist Ihnen? Ich bin seit 7 Minuten pensioniert. Chef, Sie wissen, ich werde immer Ihren Rat brauchen. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Keine Sekunde an diese Möglichkeit gedacht. An welche? Zu spät. Zu spät. Und kein Beweis. Und selbst wenn ich den Beweis noch liefern kann, zu spät. Chef? Ordnung. Verantwortung. Ich bin ein Narr gewesen, Fenske. Nach 35 Dienstjahren ein sentimentaler Narr. Ich habe keinen Rat mehr für Sie. Ich glaube, wir haben jetzt nichts mehr zu fürchten. Ich möchte vorschlagen, dass Lina heute Abend bei uns bleibt. Komm, Lina, setz dich hier neben mich. Und... Sie hörten Abends Kammermusik, Kriminalfilm für Stimmen von Richard Hay. Die Personen und ihre Sprecher waren Bernhard Aldinghausen, Karl-Maria Schley, Friedrich Aldinghausen, Hans-Georg Laubenthal, Ludwig Aldinghausen, Hans Kaninenberg, Sascha, Helmut Lohner, Lina, Erna Grossmann, Gianna, Hedi Marek, Schmidt, Karl-Georg Sebisch, Fenske, Dieter Hufschmidt, Zehentmeister Hans Bernhard. Ton Hans Wurm, Schnitt Nina Langrock, Musik Joachim Faber, Regie Richard Hay.